Der Giftpilz. Ein Stürmerbuch für Jung und Alt. Erzählungen von Ernst Hiemer. Bilder von Phipps. Verlag der Stürmer, Nürnberg. 51 bis 70.000. Gedruckt 1938. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008.